Eine weitgehend wahrheitsgetreue Berichterstattung schloss auch Themen ein, die bei den deutschen Hörern auf Ablehnung stoßen konnten. Denn die Verbrechen des NS-Staates waren so ungeheuerlich, dass die Redakteure immer wieder vor der schwierigen Entscheidung standen, über das zu sprechen, was sie erfahren hatten, oder zu schweigen, um die Glaubwürdigkeit des Senders nicht zu gefährden. Das war zunächst der Fall, als es um den Mord an Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung in Deutschland ging. Denn das sogenannte Euthanasieprogramm fand unter Geheimhaltung statt und war den meisten Deutschen nicht bekannt. Auch die systematische Ermordung der europäischen Juden, die im Juni 1941 mit der deutschen Kriegserklärung an die Sowjetunion begann, lag so weit außerhalb des menschlichen Vorstellungsvermögens, dass die Berichterstattung darüber ein besonderes Maß an politischer und menschlicher Sensibilität erforderte. Zudem mussten noch die Interessen der britischen Regierung beachtet werden, die ihr Mandatsgebiet Palästina nicht für die jüdische Einwanderung öffnen wollte. Da der deutsche Dienst zum einen vom BBC Monitoring Service beliefert wurde, der mit seinen 600 Mitarbeitern alle erreichbaren Quellen auswertete und zum anderen Geheimdienstmaterial erhielt, konnte in den Sendungen auch über innenpolitische Vorgänge im Deutschen Reich präzise und umfassend berichtet werden. Bereits im Juni 1941 prangerte der Kommentator der BBC die Unmenschlichkeit des nationalsozialistischen Regimes mit eindringlichen Worten an. Der unerwünscht kranken und alten Leute zu entledigen, ist viel geschrieben worden. Kardinal Faulhaber hat davon gesprochen. Und in der Anklage, die der Bischof von Münster, Graf Dahlen, gegen die Gestapo erhoben hat, ist gerade diese Politik besonders gebrandmarkt worden. Es ist nur zu gut bekannt, wie die Gestapo sich der Patienten von ihren Anstalten entledigt. Dieser Massenmord an hilflosen Geschützen ist eines der grauenvollsten Kapitel in den Annalen der Gestapo-Verbrechen. Wir sind in den Besitz der folgenden Einzelheiten gelangt. Nach den Massenmorden am Steinhof der Wiener städtischen Irrenanstalt hatten die Nationalsozialisten auch die Absicht, in den Wiener Altersheimen eine ähnliche Säuberungsaktion durchzuführen. Dabei ereignete sich folgende Geschichte. Eines Tages erhielt Frau M. die Verständigung, dass ihre Mutter gestorben sei und dass sie am nächsten Tag um 5 Uhr nachmittags in der Kanzlei des Altersheims zu erscheinen habe. In ihrer Aufregung kam Frau M. jedoch anstatt am Nachmittag schon am Morgen in das Altersheim. Sie hatte ihre Mutter am Tag vorher in bester Gesundheit verlassen und konnte nicht begreifen, wieso ihre Mutter so plötzlich gestorben sein sollte. Als sie im Altersheim ankam, fand sie ihre Mutter vollkommen gesund vor. Sie saß im Bett und strickte. Frau M. lief in die Kanzlei, aber auf dem Weg dorthin wurde sie von einer Angestellten aufgehalten, die ihr zuflüsterte, sie haben sich geirrt und die Todesanzeigen an 24 Stunden zu früh abgeschickt. Sie sollen erst heute Abend umgebracht werden. So kam die ganze Sache ans Licht und wurde verhindert. Ist hier noch ein Kommentar notwendig? In den Konzentrationslagern Mord, in den Irrenanstalten Mord, in den Altersheimen Mord und Mord an der deutschen Jugend auf den Schlachtfeldern von Russland. Sie hörten soeben einen Offizier des britischen Generalstabes. Sendung für die deutsche Wehrmacht.